Moin und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode von Natürlich SH. Wir sind Gesche und Jörn. Moin. Und wir sind unterwegs in Gummistiefeln durch das Land der Horizonte. Wir hatten noch gar keine Gummistiefel an. Noch nicht, aber das kommt ja noch. Machen wir so Merch-Gummistiefel eigentlich mit Natürlich SH-Logo drauf. Ja, na klar. Geil. Alles, was es bei Spreadshirt gibt. Ja, tatsächlich steht Merch noch auf der To-Do-Liste. Wir haben eine To-Do-Liste. Ich schon. Oh, okay. Ja. Wir waren unterwegs bei dem großen Event in Nordfriesland. Flächenbrand. Ja, vielleicht ein etwas unglücklich gewähltes Wort von einem unserer Interviewpartner, aber es geht tatsächlich um Feuer. Es geht um Feuer. Genau. Und zwar um ganz viele. An der ganzen nordfriesischen Küste. Und ganz große vor allem. Überall an der nordfriesischen Küste, auf den Inseln und Halligen, werden riesengroße Feuer angezündet am 21. Februar. Und das ist dann immer ein großes Hallo. Da kommen alle Nordfriesen nach Hause. Für die Sylter Ureinwohner gibt es zwei Gelegenheiten, wann sie auf die Insel fahren. Auf jeden Fall auf die Insel fahren. Nämlich immer zu Weihnachten und zu Bieke. Kanntest du Bieke, bevor du in Nordfriesland gewohnt hast? Nee, ich nämlich auch nicht. Das heißt doch. Also in Kiel kannte ich es gar nicht. Ich war mal auf einem Event in Grömitz an der Ostsee. Da hatten sie ein Crossgolf-Event veranstaltet und abends war dann da auch Bieke brennen. Ach. Und das war so, wollten sie sich so ein bisschen ranwanzen. Aber ich glaube, das wird von den Westküstenbewohnern, von den Nordfriesen insbesondere. Du musst schon irgendwie am Deich sein oder auf der Insel. Ja, ist so. Anders geht's nicht. Genau, aber was genau ist dann jetzt eigentlich dieses Bieke-Ding? Genau, dieser Frage wollen wir nachgehen und wir haben damit angefangen am Husumer Dockhook, wo seit inzwischen 18 Jahren jedes Jahr die Bieke angezündet wird. Und das bereiten die Freiwillige Feuerwehr hier in Husum und die Ortsgruppe vom THW vor. Und wir haben uns mal mit dem Gemeindewehrführer von Husum getroffen, mit Frank Dostal. Und der hat uns erzählt, dass die Vorbereitungen für die Bieke immer so früh wie möglich anfangen. Ja, also rein theoretisch machen wir nach der Bieke uns gleich wieder Gedanken für das kommende Jahr. Was kann man wieder verbessern, was kann man organisatorisch regeln, wie laufen die Zusammenarbeiten mit der anderen Organisation. Wir sind ja mit dem THW mittlerweile, im dritten Jahr jetzt machen wir das gemeinsam mit dem THW Husum zusammen. Und so richtig vorbereiten tun wir uns nach der Weihnachtszeit, sobald das Jahr neu begonnen hat, mit den guten Vorsätzen sagen wir fangen an, Bieke zu planen. Wir gehen zur Stadt Husum, wir bitten da um Unterstützung, um Genehmigung hier auf dem Parkplatz. Dem städtischen Bauhof bitten wir für Schredderzeug, dass die was für uns häckseln. Und dann ist ja auch die Tannenbaumzeit schon gewesen nach Weihnachten und die lassen wir hier runterfahren. Und dann kommt hier oben ein bisschen Spruck drauf und dann wollen wir die irgendwann Fach. Also hier, das ist ja hier Weidezaun, Knickholz und so weiter. Gibt es ja mehrere Äußerungen für oder Ausdrücke. Ja. Was haben wir jetzt hier? Wir sehen also einen großen Haufen, der wird wohl, ich würde mal sagen, gut 5-6 Meter hoch sein und locker 10 im Durchmesser. Ja. So, besteht eben, haben wir gelernt, aus Tannenholz, alte Tannenbäume, Knickholz und Spruck. Genau. Und wie lange hat es jetzt gedauert, den aufzuschichten? Macht ihr nicht selber, ne? Nee, das macht die Stadt Husum für uns, die ja auch in der Stadt Husum die ganzen Tannenbäume einsammeln. Die machen auch die Knickpflege und fahren das dann Stück für Stück hier runter. Und wenn man das jetzt vom Anfang des Jahres ja sieht, dann sind wir ja ungefähr bei 7 Wochen. Ja. Fahren die Stück für Stück hierher. Kein öffentlicher Abwurfplatz hier. Ja, das, also die Bürger und Bürger der Stadt Husum können das hier nicht hinfahren. Lässt sich sicherlich auch nicht vermeiden, dass hier mal irgendwie eine Tüte hinkommt oder mal ein kleiner Anhänger, aber ansonsten ist das erstmal so gesammeltes Gewerk aus der Stadt. Ja. Und was habt ihr denn noch jetzt rundum gemacht, damit das heute Abend ein schöner Biegeabend werden kann? Was ist da von eurer Seite dann noch nötig an Vorbereitung? Genau, das Biegebrennen machen wir ja seit 2003 zum anlässlichen 400-Jahr-Feier der Stadt Husum. Haben wir uns als Organisation Feuerwehr mit eingebracht und haben gesagt, wir lassen die Bieke wieder aufleben. Das in der trostlosen Zeit, wo ja eigentlich die Hotels leer sind und Gastronomien sind ja auch nicht so gut gefüllt. So hat man das zumindest in Erinnerung gehabt und das ist jetzt das 18. Mal. Und das ist ein Teil, den wir als Feuerwehr dazu beitragen. Wir tragen aber für die Leute, die hierher kommen, mit ganz viel Unterstützung von Organisationen, machen wir heute Abend hier eine Bratwurst auf den Grill werfen. Wir haben hier Glühwein, wir haben hier Glühwein mit Schuss, ja. Wir haben Kakao, wir haben Softgetränke Und somit machen wir hier dem einen oder anderen Bürger das in 3 bis 3,5 Stunden schön gemütlich. Ja. Wir sind hier Wind und Wetter ausgeliefert und ein paar Biken wurden ja schon abgesagt. Wir haben ja auch schon gezittert und viele haben sich gefragt, findet das statt am Dockhook oder nicht. Woran hängt das? Wie lange sagt ihr, wir ziehen es trotzdem durch? Es hat auch geregnet. Wie nass darf das Holz sein, dass ihr es trotzdem noch ankriegt? Ja, also natürlich lassen wir die Bike brennen heute Abend. Wir haben einen Vorteil, wenn wir ja die zweite Bike von Husum sehen, der Ortsteil Schobel, ja, die haben ja auch schon ganz viele Jahre eine eigene Bike dort. Aber durch die letzten 2 oder 3 Sturmfluten stand da zu viel Wasser und der Platz, der ist einfach nur matschig. Wir haben hier den großen Vorteil, wir sind auf der Innenseite vom Deich, wir werden dort geschützt durch Wind und natürlich auch durch eine Sturmflut, dafür ist der Deich ja nun mal da, aber wir haben hier ja, wie Sie sehen, einen festen Boden, der versiegelt ist durch Asphalt hier. Die Bike selbst liegt ja auf Grandboden, sodass da gar nichts passiert jetzt hier mit irgendwelchen Stoffen oder so von der Teerstraße, die ja hier unter ist. Ja, trotzdem ist es windig heute Abend. Wie kriegt ihr die Bike denn nachher an? Mit dem Feuerzeug ja wohl nicht. Wir haben einen Anhänger mit ungefähr 5-6 Strohballen. Die werden wir nachher auseinandernehmen. Aber das macht die Jugendfeuerwehr und das gehört dazu. Wir binden die Jugendlichen mit ein, unsere eigene Jugendfeuerwehr und die THW-Jugend auch aus Husum. Wir stopfen da nachher Strohballen rein und dann wird das ganz traditionell mit Fackeln, werden die nachher genommen und dann werfen sie die auf die Bike drauf und natürlich auch zielgerichtet auf die Strohballen und dann geht es. Die Bike ist trocken, der Wind spielt dazu oder trägt dazu bei und wenn man sie jetzt sogar noch einmal anpacken würde, so wie wir es gestern gemacht haben, haben wir sie ja umgeschichtet einmal, dann staubte das hier sogar gestern. Aber jetzt Thema Bike anzünden ist ja auch noch so eine Sache. Letztes Jahr hattet ihr, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, ein Attentat, dass jemand die Bike 2 Tage vorher schon mal angekuckelt hat. War hier schon eine Brandwache? Nee, eine Brandwache sagt man da gar nicht, sondern Bike-Wächter da? Genau, also unseren eigenen Bike-Wächter, wie Sie den nennen, hatten wir letztes und vorletztes Jahr nicht. Aber es ist, glaube ich, der gute alte Brauch, dass man eine Bike vor dem eigentlichen Bikefest hier anzündet. Das ist so wie den Maibaum klauen, glaube ich, gehört das auch dazu. Letztes Jahr wurde sie angesteckt, ja, aber es war ein kleineres Feuer im Kern drinne und man hat es nicht gesehen. Oder der Gast oder der Bürger, der hier so vorbeigekommen ist, der hat es einfach nicht gemerkt. Und dann kommen wir noch zum Schluss dazu. Was bedeutet eigentlich die Bike? Was, wenn so das Feuer heute Abend dann lodert da auch was in Ihnen? Oh. Soll ich beantworten? Profi-Fragensteller. Ja. Genau, Profi-Fragensteller. Gott sei Dank ja nicht, warum gibt es eine Bike? Nein, also für uns ist es einmal das dazu beitragen, als Feuerwehr, als Organisation, für den einen oder anderen, der extra hierher kommt. Und natürlich macht man auch gerne mit dem einen oder anderen aus der Stadt hier nochmal gerne schnacken, wie wir das ja hier in Husum sagen. Und natürlich auch beim Becher Glühwein. Und wir haben Freitag und da darf es auch ein 2. Glühwein sein. Aber das Miteinander und das nordfriesische Zusammensein, das gehört damit zu. Und das machen wir hier. Ja, und jetzt sehe ich hier sind so, ich würde sagen, ungefähr 40, 50 Leute. Wahrscheinlich auch nicht nur eine Stunde beschäftigt, sondern ein bisschen mehr. Und das ist natürlich auch ganz viel Ehrenamt, was hier läuft, aber wahrscheinlich ja auch irgendwo ein Aspekt, wo man als Feuerwehr sagt, Mensch, da brauchen wir den einen oder anderen, der dann so ein bisschen was dazu gibt, oder? Richtig, die meistgestellte Frage heute Abend wird wieder sein, hat Husum eine Berufsfeuerwehr? Nein, wir haben keine Berufsfeuerwehr, wir sind eine freiwillige Feuerwehr. Wir haben das alles aus Ehrenamt, machen wir das. Zwischen den Einsätzen und den Übungsdiensten machen wir heute Abend Bikebrennen. Aber, und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Sponsoren, die uns unterstützt haben. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Aber Firma Autokraft der Deutschen Bahn, die fahren seit dem 17. Mal oder 18. Mal heute jetzt alle Gäste kostenlos hier runter aus der Stadt hierher. Wir haben ganz viele Sponsoren, die uns mit Getränken oder auch von den Preisen oder meine Bratwurst nochmal hier mitlassen. Die Firma Tarzen zum Beispiel, wir sehen es ja im Hintergrund, das ist nicht selbstverständlich, dass die uns hier so einen LKW hinstellen, damit der Feuerwehrmusikzug aus Tirol, der ja heute Abend hier zunftige Musik spielen wird. Und das schließt das Ganze heute Abend hier gemütlich ab. Sie werden es erleben. Ja, das klang jetzt schon so ein bisschen an. Für die Nordfriesen ist Bieke mehr als nur ein bisschen Feuer anzünden oder auch ein größeres Feuer und dabei etwas trinken. Die Bieke ist identitätsstiftend für die Nordfriesen. Die kommen da zusammen, das ist wichtig für die, das ist nordfriesische Tradition und da ranken sich so Geschichten, Mythen und Legenden drumherum, wie das eigentlich so entstanden ist und wann das erste Biekefeuer gebrannt hat. Und da wollten wir doch mal genau wissen, was es damit eigentlich auf sich hat und sind nach Bredstedt gefahren ins Nordfriesk-Institut und haben uns da mit einem getroffen, der sich wirklich damit auskennt. Mein Name ist Dr. Klaas Rieken, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter des Nordfriesk-Instituts hier in Bredstedt und wir beschäftigen uns ja mit Kultur, Sprache und Geschichte der Nordfriesen. Ja, und da sind wir natürlich bei ihm direkt richtig, Kultur und Geschichte, das ist ja beides genau das, worum es bei der Bieke geht und auch um die Geschichten rund um die Entstehung der Bieke. Die eine Legende sagt, dass also früher die Walfänger rund um den Petritag rausgefahren sind. Dann hat man ihnen also mit diesen riesengroßen Feuern auf ihren Heimatdörfern, auf den Inseln eine gute Fahrt gewünscht. Ein Abschiedsgruß. Genau, ein Abschiedsgruß, Jagderfolg, ja. Gute Heimfahrt und sowas nachher. Das ist also so dieses Abschiedsritual gewesen sein soll, wenn die dann zur Arbeit gefahren sind und wochenlang weg waren. Eigentlich mehr Sinn machen, das, wenn die wiederkommen, ne? Als Begrüßung. Als Begrüßung. Ja, man wusste ja aber, wahrscheinlich wusste man ja eher, wenn sie wegfahren als wenn sie wieder wiederkommen. Denn was hatten die damals nicht? Handys. Richtig. Die hatten nur Festnetz. Und dann gibt es ja aber noch die zweite Legende oder das, was dann daran anschließt sozusagen. Wenn die Männer nämlich weggefahren sind, also die Sylter, Walfänger, unterwegs waren, dann haben die Dänen, so sagt man, rübergeguckt, also von Dänemark, ne, Sylt ist ja direkt an der dänischen Grenze, rübergeguckt, haben das Feuer brennen sehen und wussten, ha, jetzt sind die Männer unterwegs und dann können wir uns gleich mal auf den Weg machen und uns die netten Sylterinnen mal näher betrachten. Weil die Hilfe brauchten auf dem Hof dann. Genau. Zwinky, zwinky. Nee, die Männer waren aus dem Haus und dann kommen die Dänen und konnten den Frauen auf Sylt den Hof machen, ja genau. Genau. Achso, das war der Wortwitz gerade? Ich hab's nicht. Macht nichts. Gewöhnt man sich dran. Mit diesen schönen Legenden kommt uns jetzt sozusagen Dr. Klaas Rieken in die Quere. Der sagt nämlich, wir sind die Spielverderber. Denn offenbar ist ganz viel von dem, was man sich so erzählt über die Ursprünge der Bieke und ihre Bedeutung, ganz, ganz großer Quatsch. Man muss eins sagen, eine Tradition der Bieke, die gibt es auf jeden Fall. Es ist ein wahrer Kern, es ist was Richtiges dabei, es stimmt, es ist alt. Aber das, was man sich sonst so drumherum erzählt, da ist viel dummes Zeug. Und das hat insbesondere mit Christian Peter Hansen, mit C.P. Hansen von Sylt zu tun. Der war dort Lehrer und der kannte sich richtig gut aus und in der Geschichte von Sylt und von Nordfriesland. Und der wurde auch von Touristen dann damals schon so um 1860, 70 gefragt, Mensch, Herr Lehrer, ist gerade so Regenwetter, erzählen Sie doch mal ein bisschen was Schönes. Und dann hat er erzählt und ich glaube, irgendwann hat er nicht mehr widerstehen können, da wo er nichts wusste, seine Fantasie spielen zu lassen. Und da kommen dann also diese Seefahrer, die da, also man sieht es ja geradezu vor sich, die winken dann und die fahren dann, und müssen sich mal vorstellen, vor 200, 200, 300 Jahren, wie viel gab es da an Wald in Nordfriesland, dass man mal so eben hätte verbrennen können. Wissen Sie was, da hat man früher, wenn ein Haus abgerissen wurde oder abgebrannt ist, man hat die Balken wiederverwendet. So kostbar und teuer war Holz in Nordfriesland, da hätte man sich niemals hingestellt und Riesenhaufen abgebrannt. Also, man hat Biekebrennen gemacht in Nordfriesland, wo schon sehr früh, wie früh, wissen wir nicht. Wir haben so in etwa die Ahnung, man hat versucht, es rauszufinden, dass das wahrscheinlich ein Fastnachtsbrauch gewesen ist. Wenn die Fastnacht, also bevor das Fasten anfängt, dann am Ende des Winters, wenn nichts mehr da war. Da hat man noch einmal richtig auf die Pauke gehauen. Das kennen wir vom Rheinland, da macht man das heute noch. Die Nordfriesen haben also keine Karnevalssitzung gehabt. Die sind mit Feuern herumgelaufen, Feuern an langen Stangen. Und wenn Sie mit dem Auto auf eine Bahn, einen Bahnübergang zufahren, dann gibt es da Warnbarken. Und Barken und Bieken, das ist miteinander verwandt, die beiden Wörter. Also es sind Feuerzeichen gewesen, sozusagen, hallo, bald beginnt eine andere Zeit. Und C.P. Hansen von Sylt hat das dann eben später noch mit viel Fantasie angereichert. Und es ist so, bei allen Festen, die es auch lange gibt, die Tradition haben, die über Jahrhunderte gehen, die verändern sich auch. Das ist ganz normal. Es gibt kein Fest, das schon immer so und nie anders. Also das kann man, glaube ich, das sind so Vorstellungen von Menschen. Und die Vorstellung heutzutage, dass es damals so gewesen sei, wie die Walfänger verabschieden und so weiter, immer am 21. Februar. Also erstens, das ist erst später auf den 21. Februar gelegt worden. Das mit den Walfängern, das können wir wohl glatt vergessen. Und vieles andere, was so auch erzählt wird, ja, das waren die Führer oder die Inselfrauen, die da mit den Dänen zeichnen, unsere Männer sind weg, ihr könnt mal herkommen. Wunderbare Geschichten, ganz toll. Nach dem dritten Pharisäer fange ich an, sie fast zu glauben, aber eben nur fast. Es stimmt nicht. Es sind schöne Geschichten, aber sie sind erstunken und erlogen. Ja, ich meine, das ist ja auch schon eine Leistung. Also auch das ist eine kulturelle Leistung, sich tolle Geschichten auszudenken. Aber wenn nun der harte Wissenschaftler da drauf kommt, muss er sagen, nein. Diese anderen Sachen sind eben drumherum erzählt worden und die erzählen sich so toll, noch toller. Aber das ist auch, glaube ich, erst so seit den letzten 10, 15 Jahren wieder mehr. Ist ja, wenn dann Leute glauben, ja, die Friesen, die sind ja nie richtig christianisiert worden. Da will ich sprechen. Also aus, muss ich berufsbedingt kurz, aber. Ja, genau. Wenn wir sich dafür interessieren, also hier ist eine ganze Gruppe mal angekommen, denen hat man erzählt, die Nordfriesen sind nie richtig, also ich übertreibe es nur ein wenig, sind nie richtig christianisiert worden. Sie sind noch Heiden und sie sind frei. Obwohl sie sind nicht ganz frei. Manchmal stehen Pastorinnen am Feuer und passen auf. Aber wenn sie keiner hört, die Alten, sie raunen noch Wettgeteer. Und das heißt Wotan Zehre. Zehre mit dem Feuer. Und so. Also das ist alles wunderschön und ist auch, glaube ich, auch wieder C.P. Hansen, der sich da, als die Fantasie und langer Winterabend mit ihm durchging, das aufgeschrieben hat. Das ist richtig schön, die Geschichte, aber nicht belegbar. Also ich meine, wir sind ja nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht, wie und ob hier um 809 oder sowas schon gegeben hat. Die Sachen, die man kennt, sind sehr viel später. Da ist das Mittelalter eigentlich schon vorbei. Gut, die haben vorher nicht aufgeschrieben. Ich kann es nicht genau ausschließen, aber im Prinzip, alte Tradition. Denken Sie mal an das Oktoberfest in München. Die bayerische Tradition gibt's auch erst 200 Jahre. Also das macht nichts. Und ich finde, das muss auch nicht. Die Leute kommen gerne dafür zusammen und fühlen sich in dem Moment als Friesen, als Nordfriesen fühlen sie sich. Und ich glaube, das hängt mit dieser Landschaft zusammen, damit, dass es auch wirklich ganz oft furchtbar kalt ist zu der Jahreszeit. Und sagen andere, ja, wie habt ihr hier denn kein Osterfeuer? Dann sagen wir immer, nie Osterfeuer, das ist was für Warmduscher oder Holsteiner. Die können das, also es ist ja meistens viel später im Jahr, Ostern und so weiter. Dann ist hier schon alles abgebrannt. Und ich glaube, dann hat auch keiner mehr in Nordfriesland Lust auf so ein Feuer. Das war dann schon. Wie hat sich das dann so entwickelt? Also wenn Sie am Anfang, sind Sie eher irgendwie so mit Fackeln und Stäben rumgelaufen. Irgendwann war dann doch genug Holz da, um richtige Feuer zu machen. Und gibt es auch so, wo man sagen kann, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so Traditionen um die Bieke? Also wir waren ein paar Mal in Tönning, wo dann das Multima irgendwie auf ist immer und da ein bisschen was los ist. Wie hat sich die Kultur um die Bieke so entwickelt? Das ist eine witzige Frage, ja, oder eine gute Frage und eine witzige Antwort hoffe ich geben zu können. Es ist so, dass auf den Inseln, insbesondere auf Sylt, sozusagen die Hauptstadt von Bieke in Nordfriesland, und auf den anderen Inseln, das eine starke, lange Tradition hatte, auf dem Festland wohl ganz lange nicht mehr. Wir wissen gar nicht genau, wie es auf dem Festland war. Auf jeden Fall in den 50er, 60er, da gab das kaum. Wurde kaum gemacht. Ob vorher, wir wissen da nicht viel drüber. In Anfang der 70er Jahre haben sich junge Leute zusammengetan, die hatten auch hier mit dem Nordfries-Institut zu tun. Das war zum Teil die Jugendgruppe des Nordfries-Institut. Junge Leute, die mit Hochdeutsch aufgewachsen waren und die das Ganze so mehr global sahen, die nach Amerika guckten, die zur Bürgerrechtsbewegung guckten, die da guckten, was mit den Indianern eigentlich passiert ist. Und die sagten, ja, aber was ist denn hier eigentlich passiert? Hier ist auch irgendwie Preußen preußisch-deutscher Staat gekommen, hat den Leuten gesagt, ihr sollt nicht mehr Friesisch reden. Oder ich glaube, die haben das gar nicht so doll gesagt. Die Obrigkeit, die Leute haben wir schon vorauseilend gemacht. Also hier ist doch auch etwas geschehen mit Unterdrückung von Völkern. Und dann waren junge, langhaarige, linksorientierte Leute, die wollten dann plötzlich Friesisch sprechen. Und das war was Besonderes, weil gucken sich sonst um in Regionalsprachen, in kleinen Dialekten. Ja, das sind meistens dann die Alten und die meckerten dann irgendwann, ja, die Jungen wollen das ja gar nicht mehr und dann wird es weniger. Und hier hat es stattgefunden, dass, also jetzt auch nicht Tausende, aber doch ein größerer Kreis, auch Freundeskreis, sich dann gegenseitig bestärkt haben. Jetzt haben welche noch gekurbt und gesagt, jetzt seid ihr ganz verrückt, jetzt wollt ihr Friesisch lernen oder was? Ja, wir wollen jetzt Friesisch lernen. Und haben das getan und haben gesagt, und überhaupt, und dieses Biekebrennen, das müsste man noch hier wieder einführen und das müsste man auf der höchsten Erhebung hier auf dem Festland machen, auf dem Stolberg, der ist ja 45 Meter oder 44, fragen Sie mich jetzt nicht. Also ist, wenn alles andere so Richtung Null ist, ist 44 Meter auch richtig hoch. So, und da machen wir jetzt so ein Feuer. Und das machen wir als Demonstration für unser Eigensein und unseren eigenen Willen. Und Nordfriesland ist überhaupt was. Und man hat uns früher unsere Kultur und Sprache geklaut und das zeigen wir jetzt. Und das hat man gemacht. Und da standen dann einige da am Feuer mit langen Haaren und ein paar Ältere waren gekommen und die guckten noch so, na, was das nun ist, aber eigentlich ja auch ganz gut. Na ja, na ja. Und das ist tatsächlich ein Flächenbrand geworden. Von Anfang der 70er Jahre, junge Leute von hier, dass sich andere das abgeguckt haben. So, und dann gibt's natürlich auch immer noch was Praktisches. Also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt nur zusammenkommen, weil sie alle so bewegt sind, weil sie alle so eine Verantwortung spüren. Also viele Leute wollen einfach ganz was Handfestes. Es gibt den Tannenbaum. Der muss ja irgendwo hin. Und die wird man dabei los. Und den Grünschnitt natürlich auch gleich. Und was man sonst so braucht. Und von daher wuchsen und wuchsen diese riesigen Hügel. Und jedes Dorf will natürlich sehen, dass es ein größeres hat als das Nachbardorf. Und ich weiß auch, Föhr, dann werden die immer bewacht noch, weil sonst kommen die aus dem Nachbardorf und zünden das vorher schon an. Wer hat wirklich die größte Bieke? Wissen Sie das? Also ich weiß nicht. Nee, das weiß ich nicht. Also ich gehe meistens nach Riesum-Lindholm, weil ich da die meisten Leute kenne. Und dieses Jahr soll ich da auch Theater mitspielen, dann ist man da schon ortsgebunden und kann sich nicht noch, fährt nicht noch rum und guckt, was die anderen haben. Und das weiß ich. Ich glaube, das ist auch nicht das Allerwichtigste, wer jetzt und so weiter. Aber es gibt natürlich schon in den Zeiten auch gewachsene Traditionen. Ich weiß es auch Föhr, im Westen von Föhr, wo das tatsächlich immer noch so gemacht wurde, ob heute noch, weiß ich nicht, dass es die Vorkonfirmanden waren. Die noch gerade nicht konfirmiert sind, die haben mit ihren Eltern zusammen, mit Trecker und so weiter, diesen Biekerhaufen zusammengefahren und ihn auch bewacht. Und dann wird es abgebrannt und so weiter. Ich habe das auch als Dokumentarfilmer vor vielen Jahren noch dokumentieren können in Uttersum auf Föhr. Da mussten die Kinder dann allerdings warten, denn angezündet werden sollte es nicht von ihnen, sondern vom Bürgermeister. Soweit in Ordnung. Und vom Bürgermeister aber erst, wenn er zusammen mit dem Fackelzug mit den Touristen gekommen sei. Und sehen Sie, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe das gefilmt, weil ich das filmen wollte, aber ich wusste noch gar nicht, was auf mich zukommt. Auf mich zukam wirklich, man konnte diese Bruchkante richtig sehen. Das eine, die gewachsene Tradition dort auf Föhr, jetzt nun auch wahrscheinlich nicht seit Jahrhunderten, aber eben doch eine lange Tradition, dass die Kinder, die Vorkonfirmanden, die Jugendlichen, dass die das machen, dass das deren Sache eigentlich ist. Und irgendwann finden sich da auch Eltern ein. Aber das war ihnen aus der Hand genommen worden. Es war ihnen aus der Hand, sie durften das noch alles vorbereiten. Aber dann das anzustecken und warten zu müssen, bis die Touristen da sind, das war im Prinzip etwas wie eine feindliche Übernahme, was ich da zufällig gefilmt habe. Und dann hört man im Hintergrund auf Friesisch dann jemand, oh Mama, das ist total fies, wir haben die ganze Arbeit gehabt, ja, aber so ist es nun mal und mussten warten. Und dann kommt noch jemand von diesen Touristenanführern da an und sagt den Kindern, die immer gemacht, also 100 Jahre mindestens gemacht, noch kleine Feuer nebenbei gemacht haben, wo sie irgendwas gekokelt haben, um sich die Hände dann an diesen gekokelten schwarz machen zu können. Und der größte Spaß dann von hinten an irgendwelche Leute ran und dann mit den Händen durchs Gesicht, dass sie schwarz gemacht werden, das schwarz machen. Das gehört dazu. Davon haben die Touristen aber keine Ahnung. Da schreibt natürlich auch keiner in den Touristenführer: Vorsicht, sie kommen völlig versaut schon wieder zurück. Das wird gar nicht, da wird so getan, als wenn es das nicht gibt. Und da wurden diese Kinder dort zusammengefaltet. Was macht ihr da? Hört sofort auf. Von jemandem, also mit so ein bisschen Thüringer Dialekt, ne? Der kennt sich da aus. Hört da mal sofort auf damit und so. Also das hat mich schon gewundert. Also da ist man als Filmer und guckt das ja nur an. Man schreitet nicht ein. Ja, und so wie ich gehört habe, ich war schon lange nicht mehr in Uttersum, das gibt's gar nicht mehr. Das machen die Vorkonfirmanden nicht mehr. In der Form findet das gar nicht statt. Die feindliche Übernahme, sage ich jetzt aus Sicht von Kulturforschung, die hat offenbar Erfolg gehabt. Trotzdem gibt es ein Biekebrennen. Trotzdem werden die Leute da Spaß haben. Trotzdem muss man jetzt nicht sagen, das ist alles Mist. Aber da ist etwas geschehen. Sehr subtil. Und in manchen Orten, also gerade Tönning zum Beispiel, die haben ja dann oben noch eine Figur, eine Strohpuppe auf der Biege. Wo kommt die denn her? Ja, das soll den Winter symbolisieren, wird gesagt. Das Ganze findet ja statt um 22. Februar, also eigentlich am Abend des 21. Februars auf den 22. 22. der früher wichtige katholische Feiertag, Petri Stuhlbesteigung, also der heilige Petrus wird erster Papst sozusagen. Und diesen Tag hat man früher in Ehren gehalten, Petritag. Und an der Nacht vorher eben dieses Feuer und dann war das der Peter. Aber Peter, also man hat da nun nicht die katholische Kirche verbrannt, sondern der stand dann in dem Moment für, Petrus ist doch der mit dem Wetter, der stand dann eben für den Winter. Es hieß auch, wir sengeln Peter den Bart ab. Und der Bart war dann also Eiszapfen und so weiter. So hat man das gesehen. Ja, manche machen das einfach nur so, andere haben wieder Angst, dass es politisch nicht korrekt sei. Oh Gott, kann man doch nicht machen. Es hat tatsächlich Zeiten gegeben in Nordfriesland, wo das also alles andere als politisch korrekt war, nämlich überhaupt nicht lustig, wo man nach 1920, vor 100 Jahren war die Volksabstimmung, auch in Nordfriesland, wollen wir zu Deutschland, wollen wir zu Dänemark gehören, wo man dann denjenigen, die für Dänemark waren, da hat man Demonstrationen vom Haus gemacht. Und dann hat man eben auch Puppen, die darstellen sollten, ins Feuer geworfen. Aber das hat man damals eigentlich am 14. März gemacht. 14. März war Abstimmungstag. So, und da so heute in den letzten Jahrzehnten jetzt keiner mehr irgendwie gegenüber den dänischen Nachbarn sein Deutschtum unbedingt mit Pauken und Trompeten unter Beweis stellen muss, ist das zurückgegangen. Ich glaube, Abstimmungsfeuer und Feier, weiß ich gar nicht mehr, ob das überhaupt noch irgendjemand feiert. Ich kenne keinen. Und das Biekebrennen ist größer geworden, ja. Was ist für Sie persönlich dann Biekebrennen? Für mich persönlich ist Biekebrennen, dass tatsächlich Friesen zusammenkommen und nicht deshalb, weil sie irgendetwas Durchgeistigtes machen wollen. Wir wollen jetzt gerade mal die friesische Sprache retten, kommt doch mal zusammen, sondern aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Feuer draußen in der Nacht. Das hat ja irgendetwas Archaisches, tatsächlich so Anziehendes. Ich glaube, deshalb funktioniert das auch in Nordfriesland so. Weil Nordfriesland in der Jahreszeit so ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen unheimlich, ein bisschen fies auch wirkt. Ne? Ist richtig kalt. Und dann so ein Feuer. Das wäre im Juni nicht das Gleiche hier. Nee, genau. Das wäre es nämlich wirklich nicht. Die Biege 2020, die war stürmisch, die war regnerisch. Es war richtig kalt. Und deswegen sind wir diesmal auch nicht mit dem Fahrrad rausgefahren zum Dockhook, sondern wir haben den Shuttlebus genutzt. Der fährt immer mal wieder, fährt vor allen Dingen kostenlos und es ist rappelvoll. Richtig rappel. Du bist der vor mir hingefahren. Ja. Ich musste 3 Busse wegfahren lassen, weil die also überfüllt waren, bis ich mich dann reingequetscht bekommen habe. Bitte rücken Sie nach hinten durch, um Platz für zugestiegene Fahrgäste zu machen. Das war echt Wahnsinn. Lauter gut gelaunte Menschen sind mit mir im Bus gefahren und mittendrin habe ich jemanden getroffen, der war ganz aus Hannover nach Husum gekommen, um das allererste Mal Biekebrennen mitzumachen. Ich habe in Kiel studiert, habe Faible für Schleswig-Holstein und habe zufällig erfahren, dass es Biekebrennen hier gibt. Das war mir bislang nicht bekannt und bin nur deswegen extra hingefahren, weil es ein Erlebnis sein soll und bin gespannt, was mich heute Abend erwartet. Was haben Sie denn gehört? Ein großes Happening, viele Leute zusammenkommen und großes Feuer. Ja, genau. Bisher kommen ja schon eine ganze Menge Leute zusammen. Hier im Bus ist richtig voll bis auf den letzten Platz. Was hat Ihnen jemand was gesagt über Verhaltenstipps bei der Bieke, irgendwie was man am besten machen oder nicht machen sollte? Ich habe überlegt, in welche Richtung man vom Wind man sich stellt, ob man reingeblasen wird ins Feuer oder ob man das Feuer am Arsch hat, also egal wie, also Feuer kriegt man auf alle Fälle ab. Genau, der Trick ist immer dahin zu gehen, wo es am vollsten ist. Das ist der beste Platz und da stinkt man nicht ganz so doll nach Feuer nachher. Wo die Leute am vollsten sind oder wo es am vollsten ist? Ich glaube, das ist irgendwann synonym. Das ist ganz egal. Und dann war es kurz vor 18 Uhr, als ich angekommen bin. Ich würde mal sagen, ungefähr Windstärke 8, leichter Regen. Aber einige hundert Menschen waren schon da, als wir angekommen sind. Die Jugendgruppen von THW und Feuerwehr hatten sich mit Fackeln an der Bieke aufgestellt. Und erst hat der Frank Dostal ein paar Worte gesagt und dann war der nordfriesische Landrat dran. Florian Lorenzen, seine erste Bieke als Landrat, und er hat dann tatsächlich auch eine ganz nette Bieke-Rede gehalten. Er hat über die Bedeutung der Bieke gesprochen, was Nordfriesland ausmacht und wie offen die Menschen hier vor allem zur Biekezeit eben sind. Dazu gehört auch das Biekebrennen, was wir hier heute begehen wollen. Dieser ursprüngliche friesische Brauch wird natürlich immer weiterentwickelt. Herr Dostal hat das auch erzählt hier am Dockhoch nun auch seit 18 Jahren. Und dieser gute Zusammenhalt, den wir hier haben, führt zu einer großen Offenheit, die auch bedeutet, dass wir Fremde hier sehr gerne willkommen heißen. Seit einigen Jahren sogar Dithmarscher. Ja, sogar die Dithmarscher sind da willkommen. Wir lieben geöffnete Grenzen und Interkulturalität. Kennen wir nichts. Was ist denn das mit den Dithmarschern, Jörn? Du pendelst da ja auch regelmäßig hin. Ja, also ja, das müssen wir tatsächlich erklären. Also die verbindet seit Jahrhunderten eine Hassliebe. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Nordfriesland mal also dänisch war. Erstmal allgemein für die südlichen Menschen hier, die das gar nicht wissen. Nordfriesland ist natürlich in Schleswig-Holstein ganz oben und genau. Unterhalb von uns ist dieser kleine, unbedeutende Kreis Dithmarschen. Genau, kommt immer sehr stark drauf an, wen man fragt. Das sind die Kohlköppe und wir sind die Fischköppe. So, ja, da kommt es, glaube ich, drauf hinaus. Die beiden Kreise sind halt getrennt durch den längsten Fluss von Schleswig-Holstein, die Eider. Viele sagen, das ist auch ganz gut so. Im echten Leben merkt man da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel von, höchstens noch beim Nationalsport Boseln. Aber das wiederum ist dann eine ganz eigene Episode von Natürlich SH. Ja, und langsam kroch dann auch irgendwann während seiner Rede die Kälte vom Boden hoch in die Beine. Der Regen wurde auch immer unangenehmer und dann kam der Landrat dann auch endlich zum Punkt. Und nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke für Ihr Zuhören. Bieke brennt. Und lasst uns gemeinsam die Trolle vertreiben. Oder auf Friesisch, let us the Trolle verdriven. Vielen Dank. So. Und jetzt hören wir schon knistern im Hintergrund. Da brannte die Bieke. Das ging richtig schnell. Hätte ich gar nicht erwartet. Also Frank Dostal hat es ja vorhin erklärt, dass das Ding, da dieser Haufen staubtrocken war, buchstäblich. Aber ich hätte gar nicht erwartet, dass es so schnell und so doll. Ja, ich fand es auch bemerkenswert. Es hat ja wirklich tagelang geregnet irgendwie. Ja. Wir standen da wirklich im Regen. Das war, ich fand es irgendwie ganz faszinierend, wie man auf der einen Seite an diesem wirklich riesigen Feuer steht. Also es war wirklich groß. Ja. Wie man da steht und es einem so heiß wird im Gesicht, wenn man zu nah rangeht und sich dann einfach mal so kurz umdrehen konnte und durch den Regen das Gesicht abkühlen lassen konnte. Genau, innerhalb von einer Sekunde war dir wieder kalt. Genau. Aber ich bin auch mit ganz vielen Leuten so nebenbei irgendwie ins Gespräch gekommen, ohne dass das Mikrofon da mitgelaufen wäre. Und alle waren irgendwie so beseelt von dem Ganzen und waren ganz angetan. Und jemand hat mir das auch erklärt. Er sagte, also wenn da die Bieke aufgeschichtet wird, dann wirkt das im Prinzip wie so ein Reetdach, wo der Regen außen dran runterläuft und innen der Kern, der bleibt immer trocken die ganze Zeit. Okay. Und wenn dann das Feuer erstmal an ist und der Winter reingreift und die Flammen dann immer höher treibt, dann trocknet das halt oben ab und brennt dann auch irgendwann. Okay. Oh. Und ich fand aber wirklich, was du eben auch schon meintest, dass, also die Nordfriesen sind natürlich immer super Menschen, aber da war wirklich echt nochmal eine andere Stimmung. Mhm. Also man ist so irgendwie leicht ins Gespräch gekommen und alle waren irgendwie noch offener und das traut man den Norddeutschen ja immer nicht so zu. Das stimmt. Und ich habe auch mit Leuten geredet, die extra für die Bieke nach Nordfriesland gekommen sind. Und was haben die so erzählt? Mit so ein paar Sachsen irgendwie. Ja. Ja, die kommen jedes Jahr zur Bieke, weil ist geil. Ist geil, gehört halt dazu. So, keine Ahnung. wie war der Biker-Abend noch für dich? Was war da los? Was hast du entdeckt? Was hast du gemacht? Wie fandst du den Musikzug aus Bühl? Musikzug aus Bühl. Wir standen ja, als wir da für den Krepp angestanden haben. Ja, heißt halt so Rumtata-Musik, das gehört irgendwie dazu, ne? Ist man ja selbst immer so ein bisschen erschrocken, wenn einem dann das Geschmetterte atemlos durch die Nacht doch irgendwie. Das haben wir leider dann doch nicht mehr aufgenommen. Aber ja, das war beeindruckend. Vor allen Dingen, also man erwischt sich ja sofort dabei, A, dass man mitwippt und dass man dann B, auch gleich irgendwie mitsingen will. Egal wie scheiße man das findet. Nee, also ich fand es wirklich, es war irgendwie rundherum einfach eine schöne Atmosphäre. Auch den Getränkeausschank, den haben die ja vom THW, glaube ich, auch, oder von der Feuerwehr. Was war das? Haben die auch irgendwie selber gemacht. Das war nett. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, ich hätte mir so ein paar kleinere Stände irgendwie nochmal gewünscht und vegetarisches Essen, außer Crepe. Ja. Also, es ist schon so ein bisschen. Dafür, es ist derbe so, man ne? ist dann eben dann doch wieder an der Westküste, ja, auf genau. dem Land. Aber nee, die Atmosphäre war auf jeden Fall super schön und einfach faszinierend, was Feuer einfach ausmacht. Du machst einfach ein Feuer und Leute kommen ums Feuer und freuen sich daran. Es kann so einfach sein. Und was ist denn dein Bieke-Fazit? Was nimmst du mit aus dem, was wir gelernt und erlebt haben? 2 Bier, eine Bratwurst und ein Crepe. Habe ich mitgenommen. Eine Menge Punkte. Genau. Irgendwann gehen wir vielleicht auch mal zum Grünkohl essen oder so. Das ist ja auch wieder. Das ist so eine Tradition, das haben wir noch gar nicht gesagt, die eigentlich noch dazugehört, ne? Ja. Also mehr weiß ich aber auch gar nicht. Nur, dass man zu Bieke geht und danach dann zum Grünkohl. Also das Feuer brennt ja relativ schnell runter. Also ich bin auch irgendwie, glaube ich, nach 2, 2,5 Stunden war ich schon wieder auf dem Heimweg. Und das sah dann schon so aus, als wären es jetzt halt gerade noch die Reste vom Feuer. Und so nach 3, 4 Stunden endet der Biker-Abend ja in der Regel. Und dann gibt es halt in den Restaurants der Umgebung, kriegt man halt Grünkohlmenüs. Und kann man sich dann Tisch reservieren, kann hingehen. Und das gehört halt irgendwie dazu, weil das halt auch so, wenn die Bieke so der Winterabschluss ist, dann ist eben das Grünkohlessen als Wintermahlzeit, hat dann auch nochmal so seine Renaissance, was weiß ich. Wir könnten einfach nächstes Jahr veganes Grünkohlmenü nach der Bieke machen. Geil. Ja. Wir können so ein Podcaster-Event da machen. Ich habe sowieso schon überlegt, weil ich noch nicht genug Podcast-Projekte habe. Und ich habe den Sendegarten gehört mit Kaidu. Und die haben dann so darüber gesprochen, was für Inspirationen man noch haben könnte. Und ich war total angetan von der Idee, den Einkochen-Podcast zu machen. Also einkochen. Wegen Einschlafen, einkochen. Ja, jetzt steht hier auf dem Zettel gutes Ende finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gelungen ist. Aber Nordfriesland ist immer eine Reise wert. Nicht nur zu Bieke, auch sonst. Und die Bieke ist ja ein bisschen auch der Auftakt zur Krokusblüte. Das stimmt. Was jetzt so demnächst dann mit dem Frühling anfängt. Ja. Haben wir da ein Thema zu? Dieses Jahr noch nicht. Machen wir nächstes Jahr. In der nächsten Episode von Natürlich SH geht es dann um Naturkunde. Wir fahren nämlich nach Bergenhusen zu den Zwergschwänen. Genau. Ich bin so aufgeregt. Das wird super. Das sind übrigens keine Babyschwäne, sondern es sind wirklich einfach kleine Schwäne. Ich muss das hier für eine bestimmte Person nochmal Wie, das sind keine Babyschwäne? Nee, sind das nicht. Okay. Und was das genau für Tiere sind und wo man die findet und wie man zu denen hinkommt, das hört ihr in unserer nächsten Episode von Natürlich SH. Tschüss. Tschüss.